Zwei Jahre später habe ich Vanya wieder gesehen. Das war vor dem Volksgerichtshof in Berlin, Bellevue-Straße 3, wo seit vielen Jahren in vielen Stockwerken viele Prozesse gegen Hochverräter stattfanden. Unsere war im vierten Stock. Es ist längst Krieg. Polen, Holland, Belgien und Frankreich sind niedergeworfen. Es ist Frühjahr 41 und durch unser Land geht ein letzter Taumel von Sieg und Begeisterung. Deutschland ist wie ein Süchtiger, der gleich zusammenbrechen wird, der gleich ein Häuflein Elend sein wird, aber jetzt hat es noch einmal die Kanüle drin, fühlt noch einmal den rasenden Rausch der Macht. Es hat so viele Blitzfeldzüge gegeben, Orgasmen des Krieges, sie sind wie berauscht von diesem Glück, stahlhart und berauscht. Sie sagen, es gehe jetzt gegen England und haben auch schon ein Lied für die Überfahrt. Alle sagen, jetzt geht es gegen England und niemand denkt an Russland, mit dem wir verbündet sind. Ganz Deutschland ist voller Fahnen, voller Helden und Uniformen, die, wie man so sagt, ruhmbedeckt sind. Der Krieg ist eine ungeheure Siegestrophäe, die sich quer durch Europa zieht. Deutschland liegt wie eine Kriegswolke quer über dem Kontinent und baut nun das neue Europa germanischer Herrlichkeit. Auch hier in der Bellevue-Straße ist Krieg, Krieg an der Heimatfront, Krieg gegen die Verräter, die Spione und Saboteure. Und ich betrete den großen Sitzungssaal des Volksgerichtshofes im dritten Stock. Blutrote Farben schlagen mir entgegen, Fahnen, Farben, Uniformen. Auch ich bin uniformiert, trage die Uniform unserer Fallschirmjäger, bin ein deutscher Gefreiter aus Frankreich, der hier als Zeuge gegen Vanya aussagen soll. Sie haben mich aus Cayenne direkt hierher befohlen. Vanya, wie soll ich diesen Augenblick je vergessen? Wo bist du? Ich finde dich nicht. Ich sehe nur blutrote Fahnen und viele Uniformen im Saal. Vorne an der Wand vor dem Richtertisch ist ein mächtiges Fahnentuch ausgespannt, wohl 15 oder 20 Meter lang. Darauf schwebt ein silberner Hoheitsadler, schmal und scharf. Darunter sitzen 12 Männer an einem langen Tisch, der auch in rotes Tuch geschlagen ist, und 3 von den Männern sind in Zivil, die 12 sind die Richter, so höre ich, und die 3 sind sogar Juristen, heißt es, die anderen sind Volk, das zu richten hat. Links und rechts im Saal sind wie in einem Theaterparkett breite Sesselreihen aufgebaut. Da sitzen Partei und Wehrmacht, die Herren der inneren Führung, die solche Prozesse täglich zu besuchen haben, um die Technik und Tücke des Gegners frühzeitig zu erlernen. Sie sollen das Volk gegen Volksfeinde schützen. Sie bekommen ein Stück vorgeführt, das heißt Vanya und seine Freundin Annie. Das Stück begann in der Westfälischen Straße. Es ist eine eisige Atmosphäre hier, ein Staatstheater der Macht. Das Stück heißt Vanya und seine Freundin, heißt Lothar Kilmer und Annie Korn, ein Staatstheater der Macht, wo alles schweigt und den Kopf senkt und starr vor sich hinsieht und nur einer schreit, sie nennen das hier Verhandlung. Und da entdecke ich ihn endlich. Er sitzt klein und bleich und zusammengesackt in einer seitlichen Bank und die Frau neben ihm muss wohl Annie Korn sein. Sie sind nach 2 Jahren Haft kaum wiederzuerkennen. So klein und weiß und stumm sind sie geworden. Ihre Köpfe sind geschrumpft und heben sich aus der Ferne wie weiße Mäuse blass vom grünen Hintergrund ab. Lauter Grüne stehen dicht hinter ihnen, Vanya und Annie sind aneinander gefesselt und beide zusammen sind wieder an die Grünen gefesselt. Sie haben meine Kindheit in Eisen geschlagen, sie haben den törichten Traum meiner Jugend in Handschellen gelegt. Da schießt was zusammen, da schnappt etwas ein, was draußen immer getrennt bleiben wird. Da sitzt mein Diabolos, da sitzt mein Stück Wahnsinn und regt sich nicht mehr. Sie haben ihn gefangen. Und ich stehe auf der Seite der Freien, der Sieger, bin einer von ihnen, trage ihre Uniform und ihr Hoheitszeichen. Ich bin immer so ängstlich und gescheit und vorsichtig gewesen und fühle mich nun ziemlich kläglich. Mein Gott, es hat mir immer an deiner Kraft und deinem Wahnsinn gefehlt, Vanya. Du hast Nein gesagt und ich Ja. Das ist eine wahnsinnige Welt geworden, Ja oder Nein. Jetzt sind wir alle in diesem Knäuel verfangen. Die einen töten und die anderen werden getötet. Die einen richten und die anderen werden gerichtet. Das ist eine wirre und entsetzliche Welt geworden, Ja oder Nein oder Ja. Wir hängen da alle jetzt drinnen. Die Welt ist in 2 Lager geteilt. Es gibt nur noch Verfolger und Verfolgte auf dieser Welt, Ja oder Nein, darin sind wir alle gefangen. Wie erzähle ich diese Geschichte nun weiter? Wo setze ich jetzt ein? Geschichten, die das Leben schrieb, sind schwer zu erzählen. Sie sind so direkt. Ich müsste nun wohl von der Heimkehr aus Prag erzählen, wie ich zurückkam nach Frankfurt mit nichts als diesem Namen im Sinn. Es war eine Vermutung und mehr und ließ mir keine Ruhe. Ich dachte, ein Name, was will das schon sagen? Ein Name nach 20 Jahren in Prag in der Zeitung gelesen. Es gibt so viele Namen auf dieser Welt. Ein Name muss gar nichts besagen. Und dann dachte ich wieder, vielleicht, es könnte ja sein, es könnte zufällig ja tatsächlich sein, wer weiß das in dieser wahnsinnigen Welt. Der Name ließ mir keine Ruhe. Ich schrieb also eines Tages an Neues Deutschland. Ich fragte, ob dieser Nahostkorrespondent aus Kairo vielleicht derjenige sei. Es könnte ja sein, wenn man bedenkt, wie das Leben so spielt. Und nach 4 oder 5 Wochen kam tatsächlich eine Antwort aus Ost-Berlin. Und Neues Deutschland teilte mir auf grauem amtlichem Papier mit, er sei es in der Tat, wenn meine Angaben stimmten, man würde das prüfen. Und später, nach der Prüfung, schrieben sie, sie könnten mir leider seine Adresse in Kairo nicht mitteilen, denn ihre Korrespondenten seien immer viel auf Reisen, aber ich könnte ja direkt an Neues Deutschland schreiben oder noch besser zu ihnen kommen, man würde in ihrem Hause alte Antifaschisten immer begrüßen. Dann gab es ein langes Hin und Her, das sich über ein halbes Jahr erstreckte. Der Fall war inzwischen geklärt und auch Vanya hatte mich bei seinem Blatt ausgewiesen. Nach einer längeren Pause schrieben sie kurz vor Weihnachten, ich sollte nun kommen, denn jetzt würde er auch kommen. In der Tat arrangiert Neues Deutschland zwischen Heiligabend und Neujahr immer ein großes Korrespondententreffen. Da werden die Volkskorrespondenten dem Volk vorgeführt und müssen in Dresden und Weimar und Rostock dem Volk Rede und Antwort stehen. Das ist so eine Festtagsidee des Sozialismus, ein Geschenk von Neues Deutschland an das Volk und seine Korrespondenten. Es sollte auch mir jetzt zugute kommen. Ich traf mich also mit Vanya. Es war Weihnachten 1964. Es war ein bewegendes und schmerzliches Wiedersehen. Ich hätte es niemals tun sollen. Unsere Träume sind nicht einzuholen. Wir trafen uns nicht im Hause von Neues Deutschland. Dies war mir einfach zu stramm und amtlich für Weihnachtstage. Ich traf mich mit ihm im Pressecafé am Bahnhof Friedrichstraße, wo alle Besucher aus dem Westen, die glauben, geistig etwas auf sich halten zu müssen, gelegentlich einkehren. Das ist so ein Zentrum der Intelligenz oder auch der Kulturschaffenden, wie man dort sagt. Ich habe die Sprache des Fortschritts nie ganz begriffen. Da trat plötzlich Vanya ein. Ich erkannte ihn sofort an seiner gedrungenen Gestalt und dem Leberfleck am Hals, und ich erschrak. Ich fühlte plötzlich Angst vor dem Wahnsinn des Wiedersehens. Eine Sekunde denke ich, nein, nur das nicht, es ist falsch, das geht nicht, das geht einfach nicht, dass wir so tun, als seien nur 23 Jahre zwischen uns. Zwischen uns sind Jahrhunderte, wie soll man Jahrhunderte überbrücken? Aber es ist nicht mehr aufzuhalten. Auch er muss mich erkannt haben. Vanya war immer so sicher. Er steuert direkt auf mich zu. Die Frau neben mir hält plötzlich erstaunt den Mund offen und blickt etwas verängstigt und ratlos zu uns auf. Ich habe mich erhoben und nun stehen wir beide da und schütteln uns wie alte Kumpanen die Hände und lachen dazu und versuchen eine etwas hilflose und peinliche Gebärde der Umarmung mit Bruderkuss, wie man das aus den sozialistischen Staatsempfängen kennt. Das sind so die bewährten Gebärden des Wiedersehens, die Zeichensprache des Leibes, die über die Sekunden der Sprachlosigkeit hinweghelfen soll. Womit soll man nun anfangen? Was soll man sagen und was ist jetzt zuerst wichtig? Was sollte nach 23 Jahren am wichtigsten sein? Und meistens macht man es falsch, verhaspelt sich mit irgendetwas Nebensächlichem, sagt etwas ganz Banales, sagt etwas über die Garderobenmarke, über das Wetter draußen oder über die Bedienung, die man gleich rufen wolle. Lauter Verlegenheiten, lauter Ausflüchte. Am besten, man beginnt einfach mit dem Körper und sagt, du hast dich ja kaum verändert, Vanya, und denkt, eigentlich war er doch ganz anders. Man sagt, ich habe dich gleich an der Tür erkannt, Vanya, und denkt, was ist nur mit ihm? Er sieht so brav und bürgerlich aus, das Geheimnis ist von ihm gewichen. Man sagt, du hast dich ja prächtig herausgemacht, Vanya, und denkt, was ist nur mit ihm, der Wahnsinn ist weg, er trägt jetzt einen faden grauen Straßenanzug, hat die Haare sauber gescheitelt und hinten ist kein Pelz mehr, er sitzt nun wie alle auf hohen Stühlen, er sieht einfach wie jedermann aus, nur trägt er viele Abzeichen auf dem Jackett, silberne, rote und gesprenkelte Plaketten, die mir gar nichts besagen. Wie geht es dir denn jetzt, frage ich schließlich gequält. Es ist eine ziemlich abscheuliche Frage nach 23 Jahren Hitler und Ulbricht, die nur eine ähnlich abscheuliche Antwort hervorrufen kann. Vanya sagt, sehr gut, mein Lieber. Es geht uns allen hier sehr gut, wie du siehst. Und dir? Glücklicherweise kamen wir bald überein, das Café zu verlassen. Es war hier alles so eng und steif und schwer, es ging einfach nicht. Draußen hatte es zu schneien begonnen, die Friedrichstraße lag weiß und leer vor uns, ein paar altmodische Autos surrten in Richtung Linden, vor einem niedrigen Haus ein Plakat, das zu einer Kunstausstellung der inneren Mongolei einlud. Eine ferne, fremde, kalte Welt, ein scharfer Wind blies über die Spree, als wir früher hier gingen, Vanya, weißt du noch, sagte ich, mein Gott, was war das hier für ein verrücktes Zentrum, die Friedrichstraße rund um den Bahnhof, lauter kleine Schieber und Zuhälter, lauter Mädchen und Strichjungen und auf jedem Quadratmeter ein Laden, Krawatten, Damenunterwäsche, brillanten Wettbüros und Würstchenbuden. Das war eine heiße Ecke hier, weißt du noch? Vanya scheint kaum zu hören. Er zuckt nur mit den Achseln, schiebt mit den Schuhen etwas Schnee vor sich her und schweigt. Wir gingen durch die Dorotheenstraße hinauf zur Universität, vorbei an der Staatsbibliothek. Es war ein verlegenes und zielloses Gehen, wohin wir suchten den Weg zurück. »Nun erzähl doch«, sagte ich. »Was«, sagte er, »was soll ich erzählen? Was damals mit dir geschah? Was damals? Na, damals vor dem Volksgerichtshof. Ich durfte doch bei der Urteilsverkündung nicht dabei sein.« Vanya machte eine wegwerfende Handbewegung und zuckt wieder mit den Schultern. Dann sagte er, 5 Jahre. »Hm«, sagte ich, »ganz schön. 5 Jahre was?« »Z«, sagte er, »einfach Z.« Und ich erinnere mich, dass die Sprache der Gefangenen darunter Zuchthaus versteht. Er hatte also im Zuchthaus gesessen und begann nun so langsam sich zu erinnern, begann so langsam seine Geschichte zu erzählen. Es war eine ziemlich schreckliche Geschichte aus unserer Zeit. Er hatte wegen Hochverrat 5 Jahre Zuchthaus bekommen und Annikorn 15. Nein, so schrecklich sei das auch wieder nicht gewesen. Man sei damals auf hohe Zuchthausstrafen richtig begierig gewesen, denn solange man damals in den Händen der Justiz war, war man sicher vor dem Konzentrationslager. Das habe ihnen beiden das Leben gerettet. Sie seien dann 45 von der Roten Armee befreit worden und hätten sich gleich am Aufbau beteiligt. Und dann hätten sie beide in Leipzig Gesellschaftswissenschaft studiert, hätten geheiratet und seien dann später in die Redaktion von Neues Deutschland eingetreten. Und seit 2 Jahren habe er jetzt die Ehre, sein Blatt in Kairo zu vertreten. Er sagte wirklich die Ehre. Vanya war also ein Kommunist geworden. Ich sage das ohne jeden Unterton der Verdächtigung, des Abscheus oder jener arroganten Verteufelung, die das Wort bei uns heute angenommen hat. Ich sage einfach, was war. Er war aus dem Reich Hitlers in das der Sowjets gefallen. Für ihn war die Rote Armee die Befreierin, die Partei, die große späte Erzieherin geworden. Es muss wohl so etwas wie eine Erziehung durch die deutsche Geschichte gewesen sein. Erst die Westfälische Straße, dann Hitler, dann das Zuchthaus und dann der neue Anfang der Russen, die Rote Armee als Vater und die Partei als Mutter. Er hatte ja nie ein richtiges Elternhaus gehabt. Jetzt schwor er auf die, die sich seiner angenommen hatten. Vanya war also ein Sohn der Sowjets geworden. Er hing mit der Inbrunst später Bekehrung am Kommunismus. 1947 war er in die SED eingetreten und besaß nun eine Wahrheit, die er mit verbissenem Eifer verfocht. Er war ein gläubiger Marxist. Die Last seiner Jugend wollte sich anders nicht lösen. Er wollte überleben und hatte den einfachen und klaren Weg gewählt. Der neue Staat war das Elternhaus. Ihm war er verschworen. Jetzt war er der Hörige und ich konnte ihm nicht mehr folgen. In diesen Weihnachtstagen sind wir noch zweimal in Ost-Berlin zusammengekommen. Es waren vergebliche Versuche, es ging immer mühsamer zwischen uns. Im Grunde hatten wir uns nichts mehr zu sagen. Es war nicht sein neuer Glaube. Mit richtigen Marxisten kann man wunderbar streiten. Es war das Banale und Hörige seines Glaubens. Es war alles so platt, es war ein beschränkter und kleinkarierter Sozialismus. Es wirkte alles so plump und unreflektiert und wie von Spruchbändern abgelesen. Es war jener aufgesetzte und verkrampfte Kommunismus, der genau zu diesem verkrampften neuen Deutschland passte. Vanja war einfach ein Sprecher der Agitation und Propaganda und ersetzte Vernunft durch Treue und Argumente durch Begeisterung. Er sagte, die rote Fahne liegt auf dem Mond, und ich sagte, ganz schön, Vanja, aber hier in Ost-Berlin wäre auch einiges zu tun. Die Häuser sind ziemlich schäbig nach 20 Jahren. Er hörte nicht zu, sondern sagte, weißt du, was das heißt? Der Mond ist ein sowjetischer Trabant geworden, die Sterne kreisen um den Kommunismus. Und später dann sprach er vom Imperialismus und Revanchismus, von Kopfjägern und vom Agentensumpf und warum ich nicht zu ihnen käme, sie seien das Deutschland der Zukunft. Es war ziemlich schrecklich, was er da sagte. Es war alles so platt wie aus dem Radio, dass ich schwieg. Ich schwieg immer mehr. Nur als er zum Schluss sagte, wir standen unten am S-Bahnhof Friedrichstraße und ich war voll Trauer, du kannst mir glauben, der Sozialismus siegt. Da sagte ich etwas ironisch und wusste, was ich da sagte. Na gut, Vanja, dann siegt mal schön, und habe ihn niemals wiedergesehen. Die Zeit, wie sie alles verfärbt, vergilbt, verdunkelt und langsam versenkt. Herrn Focken und Walter Flex, deine Balalaika und all die Briefe. Die Zeit, sagt man, heilt alle Wunden. Aber ist es wirklich so? Schlägt sie uns nicht neue Wunden, die niemals verheilen? Sie deckt alles nur zu wie eine Mutter mit ihrer Schürze. Und eines Tages sind wir groß, die Mutter ist weg, die Schürze ist abgezogen und alles ist wieder da, riesengroß. Mein Gott, ich bin doch kein Kind mehr, das das Wunder sucht. Mein Gott, ich bin doch kein Jüngling mehr, der den Wahnsinn liebt. Es ist aus mit Hölderlin und Nietzsche in Eichkamp. Ich bin nun ein Mann mit seinen Erinnerungen, seinen Absonderlichkeiten, seinem Hochmut, seinem Whiskyfläschchen und seinen späten Neurosen und kann es nicht begreifen, dass es so mit uns kommen musste. Vanja, es ist aus zwischen uns, natürlich. Es ist aus für immer. Ich frage dich, was hat uns so fremd gemacht? Was war es denn? Wir lernten doch einmal in Berlin zusammen auf derselben Schulbank dieselbe Grammatik. Ich glaube, es ist einfach die Zeit, Vanja, diese verrückte, größenwahnsinnige Zeit, die uns fraß und wieder erbrach und an fremde Ufern spuckte. Nun riechen wir beide ziemlich abscheulich nach Zeit. Du riechst nach dem Osten und ich nach dem Westen. Die Zeit hat uns ebenso ausgespuckt. Wir wurden von geschlagenen und ratlosen Vätern gezeugt und unsere Mütter waren verlegen und ohne Liebe. So etwas hängt an, geht mit ein, wird selber Schicksal. Ratlosigkeit, Leere, Verlegenheit war meine Jugend und deine ein verrückter, kurzer Traum. Sie haben uns einfach nichts mitgegeben, was gegen die Zeit standhielte. Es waren alles nur Illusionen und Träume. Die Zeit hatte da ein leichtes Spiel. Das zerbrochene Haus. Von Horst Krüger. Und von ihm selbst gesprochen. Alle Gefängniswände der Welt erzählen unsagbare Geschichten. Sie sind die Schreibtafeln der Verstummten. Da haben sie mit umgedrehten Löffeln ihre Hoffnung und Angst eingekratzt. Hitler verrecke. Daneben ist eine nackte Frau gestrichelt. Heil Moskau steht dreimal in einem kreisrunden Band um ein Hammer- und Sichelzeichen gleich unter der Frau.